Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Achter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Die Vermählung Ines Roddes mit Professor Dr. Helmut Institoris war in der Anfangszeit des Krieges vollzogen worden, als das Land noch in gutem, hoffnungsstarkem Zustande und ich selbst noch im Felde war, Frühjahr 1915, nach allem bürgerlichen Advenant mit ziviler und kirchlicher Trauung, einem Hochzeitsdiner im Hotel Vier Jahreszeiten und einer anschließenden Reise des jungen Paares nach Dresden und in die Sächsische Schweiz. Ja, wie um sich selbst und anderen zu beweisen, dass ihre Gesellschaftsfreudigkeit, die lustigen Abende in ihrem Salon wirklich nur den Glücksaussichten der Unterkunft ihrer Töchter gedient hatten, löste schon etwa ein Jahr nach Ines Verehelichung Frau Senator Rodde ihren Hausstand in der Rambergstraße auf. Ich muss mein Witwenleben auf einen ganz anderen Fuß stellen, auf einen ländlichen. Ich ziehe nach Pfeifferring. Wo sie, fast ohne dass Adrian es merkte, in jenem an dem freien Platz gegenüber dem Schweigestillhof gelegenen niederen Gebäude mit den Kastanien davor Wohnung nahm. Das ist ganz einfach, sagte Frau Schweigestill. Ganz einfach und verständlich, Herr Leverkühn. Ich habe es gleich gesehen. Sie hat nur von Staat und Leid und Gesellschaft, von Herren und Damen, weil das Alter sie geschamig macht. Und verzichten tut's auf die Welt und zieht zu die Schweigestills. Das ist ganz einfach. Die Knöterichs hatte Ines Rodde nun reich, rangiert und gegen das Leben gepolstert, aus der kleinen Schar der ehemaligen Salongäste ihrer Mutter, wie etwa noch den Numismatiker Dr. Kranich, Schildknapp, Rudi Schwertfeger und mich selbst, aber nicht Zink und Spengler und auch das theatralische Künstlervölkchen, die Studienkollegen Clarissas nicht, für ihre und ihres Mannes eigene Geselligkeit übernommen. Sie war, sage ich, das noch einige Jahre in die auflösende Zeit hineindauernde Musterbild eines Heimes deutschen Kulturbürgertums, bei dem das Erregende und Zersetzende gemieden war. Und es kamen Kinder. Großer Gott, es war selbstverständlich keine berauschende Wonne für eine Frau, mit Helmut Institoris zu schlafen, so viel verstehe ich auch von weiblichen Träumen und Ansprüchen, und war immer gezwungen, mir vorzustellen, dass Ines ihre Kinder rein pflichtgemäß duldend und sozusagen abgewandten Gesichts von ihm empfangen hatte. Als Institoris um Ines Jungfräulichkeit zu freien begann, hat er es eigentlich für einen anderen getan. So denn nun auch war er als Gatte nur der Erwecker einer im Grunde kränkenden Glückserfahrung, die nach Genugtuung verlangte und das Leid, das sie um Rudi Schwertfeger trug, zur Leidenschaft aufflammen ließ. Es ist ganz klar, als wissende Frau verliebte sie sich mit vollem Bewusstsein und in aller Vollständigkeit des Gefühls und der Begierde in Rudi Schwertfeger. Und auch das kann keinem Zweifel unterliegen, dass der junge Mann gar nicht umhin konnte, diesem ihm leidend und mit geistiger Überlegenheit entgegendrängenden Gefühl zu gehorchen. Mit anderen Worten, unter der Decke bürgerlicher Untadeligkeit, nach deren Schutz sie doch so heimwehkränklich verlangt hatte, lebte Ines Institores im Ehebruch mit einem, der seelischen Konstitution und selbst dem Gehaben nach knabenhaften Frauenliebling, der ihr Zweifel und Kummer machte, wie sonst eine leichtfertige Frau dem ernstlich liebenden Manne Zweifel und Kummer macht und in dessen Armen ihre von unlieber Ehe geweckten Sinne Genüge fanden. Sie lebte so jahrelang, bis gegen Ende des Jahrzehnts. Und wenn sie dann nicht mehr so lebte, so darum, weil er sich ihr entzog. Ich täusche mich kaum in der Annahme, dass die Kenntnis von Ines Institores Nebenwegen in ihrem Münchener Kreise ziemlich allgemein verbreitet war, obgleich ich nie mit jemandem außer mit Adrian Leverkühn ein Wort darüber gewechselt habe. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Ines sich um irgendwelche Mitwisserschaft sonderlich kümmerte. Sie tat ihr Bestes, um solche hintanzuhalten, aber das war mehr ein Wahren des Dekors. Wer durchaus wollte, mochte Bescheid wissen, wenn er sie nicht störte. Wie hätte Ines, wenn sie sich sonst für ganz unbelauscht gehalten hätte, meine Eingeweihtheit so ohne weiteres voraussetzen können? Sie tat das aber so gut wie rückhaltlos. Nur gerade, dass ein bestimmter Name ausfiel. In einem abendlichen Gespräch, das wir, es wird im Herbst 1916 gewesen sein, miteinander führten. Die Dinge, das Geschehene, Erlebte, Glück, Liebe und Leiden kommen nicht zu ihrem Recht, wenn sie stumm bleiben und eben nur genossen, erlitten werden. Serenus, Schelten, verachten, verwerfen Sie mich? Mitnichten, Ines. Bewahre Gott. Säße ich hier, wenn ich zum Sittenrichter gemacht wäre? Dass ich für Sie fürchte, das leugne ich nicht. Aber ich hätte auch das für mich behalten, ohne Ihre Frage, ob ich Sie schelte. Was ist Leiden? Was sind Furcht und demütigende Gefahr im Vergleich mit dem einen, süßen, unentbehrlichen Triumph, ohne den man nicht leben will? Das Leichtfertige, Entgleitende, das Weltliche, die Seele mit unverlässiger Nettigkeit quälende, das aber dennoch wahren, menschlichen Wert hat, an diesem seinem ernsten Werte festzuhalten, sein Stutzertum zum Ernst zu zwingen, das Lose zu besitzen und es endlich, endlich, nicht einmal nur, sondern zur Bestätigung und Versicherung nie oft genug in dem Zustand zu sehen, der seinem Wert gebührt, im Zustand der Hingebung, der tief aufseufzenden Leidenschaft. Ich sage nicht, dass die Frau sich genau dieser Worte bediente, aber sehr annähernd so drückte sie sich aus. Und immer ging es dabei um die eigentümliche Gleichsetzung von Wert und sinnlicher Leidenschaft, um eine fixe und sonderbar trunkene Idee. Innerer Wert kann sich nur an der Lust, die offenbar etwas an Ernst dem Werte Gleiches ist, erfüllen, verwirklichen. Und es ist das zugleich höchste und unentbehrlichste Glück, ihn dazu anzuhalten. Die Zähmung der Liebenswürdigkeit, also in Gestalt von Schwertfeger, zur Liebe, darum drehte es sich. Aber zugleich um Abstrakteres oder um etwas, worin Gedachtes und Sinnliches unheimlich in eins verschmolzen. Um die Idee, dass der Widerspruch zwischen der Frivolität des Gesellschaftsfestes und der traurigen Verdächtigkeit des Lebens aufgehoben war in seiner Umarmung. Das Leiden daran aufs Süßeste gerecht war durch diese. Von dem, was ich selber einwarf, weiß ich mich kaum noch an Einzelnes zu erinnern, außer an eine Frage, die wohl den Zweck hatte, auf die erotische Überschätzung des Gegenstandes hinzudeuten und zu erfahren, wie diese möglich sei. Es ist doch nicht gerade das vital Herrlichste, Vollkommenste, Begehrenswerteste, woran hier die Leidenschaft sich klammert. Anlässlich der Entscheidung über die Kriegsdiensttauglichkeit hat sich ein physiologischer Funktionsdefekt, eine Organresektion, der zurückliegende Verlust einer Niere, herausgestellt. Diese Einschränkung bringt das Liebenswürdige dem leidenden Geiste näher. Die Lebensverkürzung, die etwa daraus resultiert, bedeutet eher ein Trost, eine Beruhigung und Versicherung als eine Herabstimmung. Diese Frau war offenbar von dem Gedanken erfüllt, dass sie zwar der Welt des Wissens und Leidens gehöre, zugleich aber Weib sei und in ihrer Weiblichkeit das Mittel besitze, Leben und Glück an sich zu reißen, den Übermut an ihrem Herzen zum Erliegen zu bringen. Nun waren diese ephemeren Gewinne befestigt im Besitz, in der Vereinigung, soweit Besitz und Vereinigung möglich waren in der Zweiheit, soweit eine verschattete Weiblichkeit sie zu sichern vermochte. Es war diese, der Ines misstraute. Serenus, es ist unausbleiblich. Ich weiß es. Er wird mich verlassen. Und ich sah die Falten zwischen ihren Brauen sich mit verbohrtem Ausdruck vertiefen. Aber dann wehe ihm. Wehe mir. Ich konnte nicht umhin, mich an Adrians Wort zu erinnern, als ich ihn zuerst von dem Verhältnis erzählt. Er soll zusehen, dass er heil aus der Sache davonkommt. Die Zeit, von der ich schreibe, war für uns Deutsche eine Ära des staatlichen Zusammenbruchs, der Kapitulation, der Erschöpfungsrevolte und des hilflosen Dahingegebenseins in die Hände der Fremden. Die Zeit, in der ich schreibe, die mir dienen muss, in stille Abgeschiedenheit diese Erinnerungen zu Papier zu bringen, trägt, grässlich schwellenden Bauches, eine vaterländische Katastrophe im Schoß. Mit der verglichen die Niederlage von damals als mäßiges Missgeschick, als verständige Liquidierung eines verfehlten Unternehmens erscheint. Ein schmähliches Ende bleibt immer etwas anderes, normaleres noch als ein Strafgericht, wie es anjetzo über uns schwebt, wie es dereinst auf Sodom und Gomorra fiel und wie wir es jenes erste Mal denn doch nicht heraufbeschworen hatten. Die Invasion Frankreichs hat sich vollzogen und seit Tagen schon tobt eine Schlacht, deren Streitgegenstand die normannische Stadt Caen ist. Ein Kampf, der eigentlich wohl bereits, wenn unsere Besorgnis recht sieht, der Öffnung des Weges nach der französischen Hauptstadt gilt, wo der Widerstand schon keck sein Haupt erhebt. Und eine russische Angriffswelle ist im Osten im Rollen. Kein Halten mehr. Seele, denk es nicht aus, wage nicht zu ermessen, was es heißen würde, wenn in unserem extremen, durchaus einmalig furchtbar gelagerten Fall die Dämme brächen, wie sie zu brechen im Begriffe sind. Alles dies am Rande. Was ich hier biografisch in Erinnerung bringe, ist der bei herannahender Niederlage schon fortgeschrittene und mit ihr sich vollendende Autoritätsverlust des monarchischen Militärstaates 1918-19. Ein so recht wohltuender Anblick ist das nicht, und kein Abzug ist zu machen von dem Worte peinlich, wenn ich die Eindrücke kennzeichnen soll, die ich bei den Versammlungen gewisser ins Leben tretender Räte, geistiger Arbeiter etc. in Münchner Hotelsälen als rein passiver und beobachtender Teilnehmer gewinne. Leverkühn, dem ich von diesen Eindrücken berichtete, war außerordentlich leidend damals. Es war ein, auch durch strengste Diät nicht zu bändigendes Magenübel, das ihn ergriffen hatte, mit heftigsten Kopfschmerzen auftretend, mehrtägig und in wenigen Tagen wiederkehrend, mit Stunden, ja tagelangen Erbrechungen dazu bei leerem Magen, ein wahres Elend. Die Ereignisse, die ja für den Einsichtigen nicht als jäher Schock, sondern als die Erfüllung von etwas längst Erwartetem kamen, vermochten ihn kaum zu einem Achselzucken bewegen. Und dennoch, so wenig es möglich war, das Absinken seiner Gesundheit mit dem vaterländischen Unglück in gemüthafte Verbindung zu bringen, meine Neigung, das eine mit dem anderen in symbolischer Parallele zu sehen, diese Neigung, die eben nur durch die Tatsache der Gleichzeitigkeit mir eingegeben sein mochte, war unbesieglich durch seine Ferne von den äußeren Dingen. Mochte ich den Gedanken auch sorgsam bei mir verschließen, mich wohl hüten, ihn vor ihm auch nur andeutungsweise zur Sprache zu bringen. Um diese Zeit kehrten intermittierend die Anfälle wieder, und der Heimgesuchte erklärte, sie wohl aushalten zu wollen. Wenn nicht das Zwischenein fortwährende gewesen wäre. Der beständige Schmerz und Druck im Kopf, auf den Augen. Das schwer zu beschreibende, lähmungsartige Gesamtgefühl vom Scheitel bis zu den Fußspitzen. Das auch die Sprachorgane zu beschweren schien, so dass die Rede des Leidenden zuweilen etwas Schleppendes hatte. Andererseits hatte ich zuweilen den Eindruck, dass er sich der Hemmung geradezu bediente und sich in ihr gefiel, um wie aus dem Traume redend Dinge zu sagen, für die ihm diese Mitteilungsart passend schien. So sprach er mir von der kleinen Seejungfer in Andersens Märchen. »Ich bewundere die wirklich vorzügliche Schilderung des scheußlichen Bereichs der Meerhexe hinter den reißenden Strudeln im Polypenwald«, wohin das sehnsüchtige Kind sich getraut, um statt ihres Fischschwanzes Menschenbeine und durch die Liebe des schwarzäugigen Prinzen vielleicht wie die Menschen eine unsterbliche Seele zu erlangen. Er spielte mit dem Vergleich zwischen den messerscharfen Schmerzen, die die stumme Schöne bei jedem Schritt auf ihren weißen Gehwerkzeugen zu erdulden sich bereit gefunden. Meine Schwester in der Trübsal. Und dem, was er selbst unaufhörlich auszustehen hatte. Sie selbst hat Augen so blau wie die tiefste See. Übte dabei aber eine Art von familiärer und humoristisch realer Kritik an ihrem Benehmen, ihrem Eigensinn, ihrer sentimentalen Versehntheit nach der zweibeinigen Menschenwelt. Eine unsterbliche Seele? Ein ganz törichter Wunsch. Es ist viel beruhigender zu wissen, dass man nach dem Tode zu Schaum auf dem Meere wird, wie es der Kleinen von Natur wegen zukommt. Eine ordentliche Nixe hätte diesen Hohlkopf von Prinzen, der sie gar nicht zu schätzen weiß, und vor ihren Augen eine andere heiratet, an den Marmorstufen seines Schlosses verführt, ihn ins Wasser gezogen und ihn zärtlich ertränkt. Ich höre ihn noch so reden oder murmeln, mit einer finsteren Scherzhaftigkeit, die ich scherzhaft beantwortete, einige Ängstlichkeit wie gewöhnlich im Herzen nebst stiller Bewunderung für die Laune, die er dem offenbar auf ihm liegenden Druck abzugewinnen wusste. Sie war es, die mich seine Ablehnung der Vorschläge billigen ließ, die Dr. Kürbis damals pflichtgemäß unterbreitete. Ich empfehle oder besser gesagt gebe zu erwägen die Befragung einer höheren ärztlichen Autorität oder einen Kuraufenthalt. Ich weiß nicht. Bei Mutter Schweigestill und ihrer gelassenen, menschlich kundigen Fürsorge, da fühle ich mich weitaus am besten aufgehoben. Wirklich konnte man fragen, wo er es haben würde wie bei ihr, die ihm jetzt, neueste Empfehlung gemäß, alle 4 Stunden zu essen brachte. Um 8 Uhr ein Ei, Kakao und Zwieback. Um 12 Uhr ein kleines Beefsteak oder ein Kotelett. Um 4 Uhr Suppe, Fleisch und etwas Gemüse. Um 8 Uhr kalten Braten und Tee. Gern wusste ich Rüdiger Schildknapp, den Gleichäugigen bei unserem Freunde. Seine Gegenwart wirkte so beruhigend, so erheiternd auf ihn, wenn sie ihm nur öfter gewährt gewesen wäre. Aber Adrians Krankheit war einer der Ernstfälle, die Rüdigers Gefälligkeit lahmzulegen pflegten. Auch die Senatorin Rodde kam, versteht sich, von Zeit zu Zeit aus ihrer mit bürgerlichen Möbeln überfüllten Zuflucht herüber, um sich bei Frau Schweigestill nach Adrians Befinden zu erkundigen, wenn sie ihn selbst schon nicht sehen konnte. Empfing er sie oder trafen sie im Freien zusammen, so erzählte sie ihm von ihren Töchtern, indem sie beim Lachen die Lippen über einer Lücke in ihren Vorderzähnen geschlossen hielt. Denn auch hier Außer mit den Stirnhaaren gab es nun Kümmernisse, die sie die Menschen fliehen ließen. Clarissa liebt sehr ihren künstlerischen Beruf und lässt sich die Freude an seiner Ausübung nicht mindern durch eine gewisse Kälte des Publikums, Mäkeleien der Kritik und die freche Grausamkeit dieses und jenes Spielleiters, der ihr die Stimmung zu verderben sucht, indem er ihr aus der Kulisse Tempo, Tempo zuruft, wenn sie eine Soloszene mit Genuss auszuspielen im Begriffe ist. Zahlreich sind auch die Nachstellungen, denen sie sich ausgesetzt sieht und die zurückzuweisen den größten Teil ihrer Energie beansprucht. Worauf es bei dieser Laufbahn jetzt ankommt, ist, nicht in der Provinz stecken zu bleiben. Von ihrer Tochter Institoris in München sprach die Senatorin weniger eingehend und Frau Rodde wollte es offenbar oberflächlich sehen. Ines Ehe ist glücklich. Adrian war durch mich über diese Dinge im Bilde. Eines Tages empfing er sogar Rudolfs Beichte darüber. Ein sonderbarer Vorgang. Der Geiger zeigte sich während der akuten Krankheit unseres Freundes sehr teilnehmend, treu und anhänglich. Ja, es schien, als wollte er die Gelegenheit wahrnehmen, ihm zu zeigen, wie viel ihm an seinem Wohlwollen, seiner Zuneigung gelegen war. Öfters erkundigte er sich telefonisch bei Frau Schweigestill nach seinem Ergehen. Bald denn auch einmal in Tagen der Besserung durfte er kommen. Ich beglückwünschte ihn zum Posten des Konzertmeisters im Zapfenstößerorchester. Sein Aufstieg war trotz seiner Jugend und er sah noch bedeutend jünger aus, als er war, ja merkwürdigerweise sogar jünger als zur Zeit meiner ersten Bekanntschaft mit ihm. Dieser Aufstieg war nunmehr eine ausgemachte Sache. Bei all dem zeigte Rudi sich bedrückt durch gewisse Umstände seines Privatlebens. Durch seine Liaison mit Ines Institoris, über die er sich unter vier Augen mit Adrian vertrauensvoll ausließ. Übrigens ist unter vier Augen nicht ganz richtig oder nicht ganz zulänglich gesagt, da das Gespräch im verdunkelten Zimmer stattfand und die beiden einander überhaupt nicht oder nur schattenhaft sahen. Es war nämlich ein außerordentlich heller, blau, sonniger und schneeglitzernder Januartag des Jahres 1919. Ich hatte gleich nach Rudolfs Ankunft, nach der ersten Begrüßung mit ihm draußen im Freien, so schwere Kopfschmerzen bekommen, dass ich meinen Gast ersucht hatte, das erprobt wohltätige Schonungsdunkel in der Abtsstube wenigstens eine Weile mit mir zu teilen. Man unterhielt sich gedämpft, ja leise. Selbst eine gewisse Neigung zum Verstummen, zum Ausgehen des Gesprächs erzeugt das Dunkel. Aber Schwertfegers Dresdener Zivilisation und gesellschaftliche Schulung duldete keine Pause. Flüssig plauderte er über tote Punkte hinweg, der Ungewissheit zum Trotz, in der man sich bei herrschender Nacht über die Reaktion des anderen befindet. Ach, eigentlich ist mir gar nicht nach Pfeifen zumute. Vielmehr recht schwer ums Herz. Oder, ja, wenn nicht schwer, so doch ärgerlich, verdrossen, ungeduldig, auch ratlos, sorgenvoll, immerhin, also, dennoch schwer. Warum? Darauf zu antworten ist natürlich nicht leicht und nicht einmal recht zulässig. Es sei denn allenfalls unter Freunden, wo das Gebot der Diskretion nicht so ins Gewicht fällt. Dieses Kavaliersgebot, Weiberaffären für sich zu behalten, das ich gewiss zu halten pflege, ich bin kein Schwätzer. Aber ein bloßer Kavalier bin ich auch nicht. Man irrt sich sehr, wenn man nur dergleichen in mir sieht, einen oberflächlichen Lebemann und Seladon. Das wäre ja ein Graus. Ich bin ein Mensch und ein Künstler. Und auf die Kavaliersdiskretion pfeife ich. Insofern ist mir allerdings nach Pfeifen zumut, wo ja doch der, zu dem ich spreche, sicher so gut Bescheid weiß wie alle Welt. Kurzum, es handelt sich um Ines Rodde, Institoris richtige, und um mein Verhältnis zu ihr, für das ich nichts kann. Ich kann nichts dafür, Adrian, glaube. Glauben Sie mir. Ich habe sie nicht verführt, sondern sie mich. und die Hörner des kleinen Institores, um diesen dummen Ausdruck zu gebrauchen, sind ausschließlich ihr Werk, nicht meines. Was wollen Sie machen, wenn eine Frau sich wie eine Ertrinkende an Sie klammert und Sie durchaus zum Geliebten will? Wollen Sie ihr ihr Obergewand in den Händen lassen und fliehen? Nein, das tut man nicht mehr, sondern da gibt es nun doch wieder Kavaliersgebote, denen man sich nicht versagt. Angenommen noch dazu, die Frau wäre hübsch, wenn auch auf etwas fatale und leidende Weise. Aber ich bin auch fatal und leidend. Ein angestrengter und oft kummervoller Künstler. Ich bin kein Springinsfeld oder Sonnenjüngling oder was man sich sonst unter mir vorstellt. Ines stellt sich allerlei unter mir vor, ganz Falsches, und das schafft ein schiefes Verhältnis. Ich habe sie niemals geliebt, das bekenne ich offen. Ich hatte immer nur brüderlich-kameradschaftliche Empfindungen für sie. Und dass ich mich so mit ihr einließ und dieses dumme Verhältnis sich hinschleppt, an das sie sich klammert, das ist eine bloße Sache der Kavalierspflicht auf meiner Seite. Ich muss dazu aber im Vertrauen Folgendes sagen. Es hat sein missliches, ja degradierendes, wenn die Leidenschaft eine geradezu verzweifelte Leidenschaft auf Seiten der Frau ist, während der Mann nur Kavalierspflichten erfüllt. Es verkehrt irgendwie das Besitzverhältnis und führt zu einem unerfreulichen Übergewicht der Frau in der Liebe, so dass ich sagen muss, Ines geht mit meiner Person, meinem Körper um, wie eigentlich und richtigerweise der Mann umgeht mit dem einer Frau. Wozu noch ihre krankhafte und krampfhafte, dabei ganz ungerechtfertigte Eifersucht kommt auf den Alleinbesitz meiner Person. Ungerechtfertigt, wie gesagt, denn ich habe gerade genug an ihr. Man beurteilt mich meistens falsch. Ich führe viel lieber ein ernstes, mich hebendes und förderndes Gespräch mit einem Mann wie Ihnen, als dass ich bei Weibern liege. Ja, wenn ich mich selbst charakterisieren soll, so glaube ich, nach genauer Prüfung am besten zu tun, mich eine platonische Natur zu nennen. Und plötzlich, gleichsam zur Illustration des eben Gesagten, kam Rudi auf das Violinkonzert zu sprechen, von dem er so sehr wünsche, ich möge es für ihn schreiben, es ihm auf den Leib schreiben. Das sei sein Traum. Ich brauche sie, Adrian, zu meiner Hebung, meiner Vervollkommnung, meiner Besserung, auch zu meiner Reinigung, gewissermaßen von den anderen Geschichten. Auf mein Wort, so ist es. Und das Konzert, das ich mir von Ihnen wünsche, ist nur der zusammengedrängteste, ich möchte sagen, der symbolische Ausdruck für dieses Bedürfnis. Wunderbar würden Sie es machen, viel besser als Delius und Prokofjew, mit einem unerhört einfachen und sangbaren ersten Thema im Hauptsatz, das nach der Kadenz wieder einsetzt. Das ist immer der beste Augenblick im klassischen Violinkonzert, wenn nach der Solo-Akrobatik das erste Thema wieder einsetzt. Aber Sie brauchen es gar nicht so zu machen. Sie brauchen überhaupt keine Kadenz zu machen. Das ist ja ein Zopf. Sie können alle Konventionen umstoßen. Und auch die Satzeinteilung. Es braucht gar keine Sätze zu haben. Meinetwegen könnte das Allegro Molto in der Mitte stehen. Ein wahrer Teufelstriller, bei dem du mit dem Rhythmus jonglierst, wie nur sie es können. Und das Adagio könnte zum Schluss kommen. Als Verklärung. Es könne alles gar nicht unkonventionell genug sein. Und jedenfalls wolle er es hinlegen, dass den Leuten die Augen übergehen. Einverleiben wolle er es sich, dass er es im Schlafe spielen könne. Und es hegen und pflegen in jeder Note wie eine Mutter. Denn eine Mutter wäre er ihm und ich wäre der Vater. Es wäre zwischen uns wie ein Kind, ein platonisches Kind. Ja, unser Konzert, das wäre so recht die Erfüllung von allem, was er unter platonisch verstehe. So gab Adrian mir die Rede von Rudi Schwertfeger Wort für Wort wieder. An Adrians Stelle, aber es ist freilich unsinnig, mich an seine Stelle zu versetzen, hätte ich mehreres nicht geduldet von dem, was Rudolf äußerte. Es war entschieden ein Missbrauch des Dunkels, Nicht nur, dass er wiederholt zu weit ging in der Offenheit über sein Verhältnis zu Ines, auch in anderer Richtung ging er zu weit, sträflich und koboldhaft weit. Verführt durch das Dunkel, möchte ich sagen, wenn dabei der Begriff der Verführung ganz richtig eingesetzt schiene und man nicht besser von einem kecken Anschlag der Zutraulichkeit auf die Einsamkeit spräche. Das ist in der Tat der Name für Rudi Schwertfegers Beziehung zu Adrian Leverkühn. Der Anschlag nahm sich die Zeit von Jahren, und ein gewisses schwermutvolles Gelingen war ihm nicht abzusprechen. Auf die Dauer erwies sich die Wehrlosigkeit der Einsamkeit gegen solche Werbung. Allerdings zu des Werbers Verderben. Nicht nur mit den Messerschmerzen der kleinen Seejungfer hatte Leverkühn zur Zeit des tiefsten Standes seiner Gesundheit die eigene Qual verglichen. Er hatte im Gespräch noch ein anderes, mit merkwürdig genauer Anschaulichkeit verwendetes Bild dafür, an das ich mich erinnerte, als wenige Monate später, im Frühjahr 1919, der Krankheitsdruck wie durch ein Wunder von ihm abfiel und sein Geist phönixgleich sich zu höchster Freiheit und fast atemloser Hervorbringung erhob. Es war die Zeit nach dem Zusammenbruch des deutschen Autoritätsstaates. Das Gefühl, dass eine Epoche sich endigte, die nicht nur das 19. Jahrhundert umfasste, sondern zurückreichte bis zum Ausgang des Mittelalters, bis zur Sprengung scholastischer Bindungen, zur Emanzipation des Individuums, der Geburt der Freiheit, eine Epoche, die ich recht eigentlich als die meiner weiteren geistigen Heimat zu betrachten hatte, kurzum die Epoche des bürgerlichen Humanismus. Ich halte sehr wohl fest an meinen gedanklichen Vorsätzen, habe nicht vergessen, dass ich einen zweiten, packenden und vielsagenden Vergleich außer dem mit der kleinen Seejungfer anführen wollte, dessen Adrian sich zur Zeit seiner quälendsten Leiden bediente. Wie mir zumute ist, sagt er damals zu mir, ungefähr wie Johanni Martyr im Ölkessel. Ziemlich genau so musst du dir's vorstellen. Ich hocke als frommer Dulder im Schaff, unter dem ein lustiges Holzfeuer prasselt, gewissenhaft angefacht von einem Braven mit dem Handblasebalg. Und vor den Augen kaiserlicher Majestät, die sich die Sache ganz aus der Nähe ansieht, es ist der Kaiser Nero, musst du wissen, ein prächtiger Großtürke mit einem italienischen Brokat im Rücken, gießt mir der Henkersknecht mit Schamtasche und Flatterjacke aus einer gestielten Schöpfkelle das siedende Öl, worin ich andächtig sitze, über den Nacken. Ich werde begossen, nach der Kunst wie ein Braten, ein Höllenbraten. Es ist sehenswert. Und du bist eingeladen, dich unter die aufrichtig interessierten Zuschauer hinter der Schranke zu mischen. Die Magistratspersonen, das geladene Publikum in Turbanen teils und teils in gut altdeutschen Kappen mit Hüten noch obendrauf. Biedere Städter und ihre betrachtsame Stimmung erfreut sich des Schutzes von Hellebardieren. Einer zeigt es dem anderen, wie es einem Höllenbraten ergeht. Sie haben zwei Finger an der Wange und zwei unter der Nase. Ein Feister hebt die Hand, als wollte er sagen, bewahre Gott einen jeden. Einfältige Erbautheit auf den Gesichtern der Frauen. Siehst du's? Wir sind alle dicht beieinander. Die Szene ist treulich angefüllt mit Figur. Das Hündchen Herrn Neros ist auch mitgekommen, damit kein Fleckchen leer ist. Es hat ein zorniges Pinscherminchen, Im Hintergrund sieht man die Türme, Spitzerker und Giebel von Kaisers Aschern. Natürlich hätte er sagen sollen von Nürnberg. Denn was er beschrieb, so dass ich es erkannt hatte, es war das erste Blatt der Dürerschen Holzschnittserie zur Apokalypse. Habe ich nicht recht zu sagen, dass die depressiven und produktiv gehobenen Zustände des Künstlers, Krankheit und Gesundheit, keineswegs scharf getrennt gegeneinander stehen, dass vielmehr in der Krankheit und gleichsam unter ihrem Schutz Elemente der Gesundheit am Werke sind und solche der Krankheit geniewirkend in die Gesundheit hinübergetragen werden? Es ist nicht anders. Genie ist eine in der Krankheit tief erfahrene, aus ihr schöpfende und durch sie schöpferische Form der Lebenskraft. Die Konzeption des apokalyptischen Oratoriums, die heimliche Beschäftigung damit reicht also weit zurück in eine Zeit scheinbar völliger Erschöpfung von Adrians Lebenskräften. Er schrieb, skizzierte, sammelte, studierte und kombinierte. Auf seinem Arbeitstisch fand ich eine Versübertragung der Paulusvision, deren griechischer Text im 4. Jahrhundert angehört. Die ekstatischen Erlebnisse der Mechthild von Magdeburg, die Offenbarung des Johannes von Patmos, Literatur, sage ich, die den Auftrag der Menschheit, den Spiegel der Offenbarung vor Augen hält, damit sie darin erblicke, was nahe herangekommen. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Es geht schon auf und bricht daher über dich. Du Einwohner des Landes. Diese Worte, die Leverkühn seinen Testis, den Zeugen, den Erzähler verkünden lässt, diese Worte gleich gehören gar nicht der Johannesapokalypse an. Sie entstammen einer anderen Schicht, der Prophetie des babylonischen Exils, den Gesichten und Lamentationen des Hesekiel aus der Zeit Neros, und ich weise auf ihn hin im Zusammenhang mit der Feststellung, dass Leverkühn bei seinem inkommensurablen Chorwerk sich textlich keineswegs an die Johannesapokalypse allein gehalten, so dass es auf die Kreation einer neuen und eigenen Apokalypse, gewissermaßen auf ein Resümee aller Verkündigungen des Endes hinausläuft. Der Titel »Apokalypsis cum figuris« ist eine Huldigung an Dürer und will wohl auf das visuell Verwirklichende, dazu das grafisch Minutiöse, die dichte Gefülltheit des Raumes mit fantastisch exakter Einzelheit betonen, die beiden Werken gemeinsam sind. Offensichtlich und eingestandenermaßen lebte dieser Mensch damals in einer Hochspannung durchaus nicht rein beglückender, sondern hetzender und knechtender Eingebung. Ich habe es an manchem Samstagabend, den ich in seiner Gesellschaft verbrachte, wohl gesehen, wie wenig er seiner Herr war. Sprich weiter. Sprich nur weiter. Ich sehe ihn murmelnd an seinen Tisch treten, die Orchesterskizze aufreißen, sodass wirklich wohl ein heftig herumgeschleudertes Blatt dabei unten einriss und mit einer Grimasse, deren Ausdrucksmischung ich nicht zu nennen versuche, die aber in meinen Augen die kluge und stolze Schönheit seines Gesichts entstellte, dorthin blicken, wo vielleicht der Schreckenschor der von den vier Reitern flüchtenden, strauchelnden, hingestürzten, überrittenen Menschheit entworfen oder auch der antiphonartige Wechselgesang gefügt war, der gleich bei erster Kenntnisnahme so tief mein Herz ergriff. Die harte Chorfuge zu den Worten des Jeremias: Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wieder seine Sünde. Und lasst uns forschen und prüfen unser Wesen und uns zum Herrn bekehren. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du billig nicht verschonet, sondern du hast uns mit Zorn überschüttet und verfolget und ohne Barmherzigkeit erwürget. Du hast uns zu Kot und Unflat gemacht unter den Völkern. Hier oder dorthin blickt er wohl, griff nach der Notenfeder, warf sie wieder beiseite. Gut, auf morgen. Und kehrte mit noch immer geröteter Stirn zu mir zurück. aber ich wusste oder befürchtete, dass er das Wort auf morgen nicht halten, sondern sich nach der Trennung von mir zur Arbeit setzen und ausführen würde, was ihn im Gespräch so ungerufen überkommen hatte, um dann mit zwei Luminaltabletten seinem Schlaf die Tiefe zu geben, die für seine Kürze aufkommen musste, und bei Tagesanbruch wieder zu beginnen. Wohlauf, Psalter und Harfe. Ich will früher auf sein. Er lebte in der Furcht, der Erleuchtungszustand möchte ihm vorzeitig entzogen werden. Tatsächlich erlitt er kurz vor Abschluss des Werkes einen über 3 Wochen sich erstreckenden Rückfall. Anfang August 1919 arbeitete er wieder, und ehe dieser Monat, der viele sehr sonnenheiße Tage hatte, zu Ende ging, war alles getan. Diese und die Schlussarbeit eingerechnet waren es, staunenswert genug, 6 Monate, deren er für die Niederschrift der Apokalypsis in Skizzenform bedurfte. Ist dies nun alles, was ich über das 1000-fach verhasste und mit Widerwillen umgangene, 100-fach aber doch auch schon geliebte und erhobene Werk des verewigten Freundes in seiner Biografie zu sagen habe? Doch nicht. Ich hatte mir vorgenommen, dies alles im Zusammenhang mit jenen abstrakten Zumutungen zu kennzeichnen, denen ich bei den schon kurz berührten Diskussionen in der Wohnung des Herrn Sixtus Kritwies ausgesetzt war. Kritwies, Grafiker, Buchschmuckkünstler und Sammler ostasiatischer Farben, Holzschnitte und Keramik, ein Gebiet, über das er auch in verschiedenen Städten des Reiches kundige und gescheite Vorträge hielt, war ein kleiner, altersloser, etwas gnomenhafter Herr von stark rheinhessischer Sprechweise und ungewöhnlicher geistiger Angeregtheit, der ohne feststellbare, gesinnungsmäßige Bindung rein neugierigerweise die Bewegungen der Zeit behorchte und dies und das, was ihm davon zu Ohren kam, als schon enorm wichtig bezeichnete. Er ließ es sich angelegen sein, seine Wohnung in der Schwabinger Martiusstraße zu einem Treffpunkt führender oder doch eingeweihter und am geistigen Leben beteiligter Köpfe zu machen. Diskursive Herrenabende, intime Roundtable-Sitzungen von nicht mehr als 8 bis 10 Persönlichkeiten, zu denen man sich nach dem Abendessen etwa um 9 Uhr einfand. Irritierender für mich persönlich war die Gegenwart jenes bekannten Paradoxenreiters Dr. Chaim Breisacher, den ich, wie längst eingestanden, nicht leiden konnte, dessen Scharf und Spürsinn aber bei solchen Gelegenheiten unentbehrlich schien. Dass auch Fabrikant Bullinger zu den Gebetenen gehörte, einzig durch seine hohe Steuerklasse legitimiert, über die schwerwiegendsten Kulturfragen schallend mitzuschwadronieren, ärgerte mich gleichfalls. Wobei ich etwa Helmut Institoris ausnehme, der auch in dem Zirkel hospitierte und mit dem mich ja durch seine Gattin freundschaftliche Beziehungen verbanden. Übrigens ist zu fragen, was ich gegen Dr. Unruhe, Egon Unruhe, haben konnte, einen philosophischen Paläozoologen, oder gegen Professor Georg Vogler, den Literarhistoriker, der eine vielbeachtete Geschichte des deutschen Schrifttums unter dem Gesichtspunkt der Stammeszugehörigkeit geschrieben hatte, was gegen den Kunstgelehrten und Dürerforscher Professor Gilgen Holzschuher oder den Dichter Daniel zur Höhe, einen in geistlich hochgeschlossenes Schwarz gekleideten, hageren 30er mit Raubvogelprofil und von hämmernder Sprechweise, die etwa lautete: Jawohl, jawohl, so übel nicht. Oh, freilich doch, man kann es sagen. Wobei er immerfort nervös und inständig mit dem Fußballen auf den Boden klopfte. Seine Dichterträume galten einer in blutigen Feldzügen, dem reinen Geiste unterworfenen, von ihm in Schrecken und hohen Züchten gehaltenen Welt, wie er es in seinem, ich glaube, einzigen Werk, den schon vor dem Kriege auf Büttenpapier erschienenen Proklamationen beschrieben hatte, einem lyrisch-rhetorischen Ausbruch schwelgerischen Terrorismus, dem man erhebliche Wortgewalt zugestehen musste. Soldaten, schloss seine Dichtung. Ich überliefere euch zur Plünderung die Welt. Das ist schön. Wunderschön. Dies alles war schön. Es war schön auf eine grausam und absolut schönheitliche Weise, in dem unverschämt bezuglosen, juxhaften und unverantwortlichen Geist, wie eben Dichter ihn sich erlauben. Der steilste ästhetische Unfug, der mir vorgekommen. Helmut Institoris natürlich hatte viel dafür übrig, aber auch sonst erfreuten Autor und Werk sich ernstlichen Ansehens. Ich werde versuchen, auf möglichst knappem Raum das Wesentliche dieser Konferenzen zu umreißen. Im Wesentlichen ging es um Ausblicke auf soziologische Wirklichkeit, um Feststellung des Seienden und Kommenden, die allerdings mit den asketisch schönen Schrecknissen von Daniels Fantasien dies und das zu tun hatten. Es wurde sehr stark empfunden und objektiv festgestellt, der ungeheure Wertverlust, den durch das Kriegsgeschehen das Individuum als solches erlitten hat. Die Achtlosigkeit, mit der heutzutage das Leben über den Einzelnen hinwegschreitet. Und die sich denn auch als allgemeine Gleichgültigkeit gegen sein Leiden und Untergehen im Gemüte der Menschen niederschlägt. Diese Achtlosigkeit, diese Indifferenz gegen das Schicksal des Einzelwesens konnte als gezüchtet erscheinen durch die eben zurückliegende vierjährige Blutkirmes. Aber man ließ sich nicht täuschen. Wie in manch anderer Hinsicht hat auch hier der Krieg nur vollendet, verdeutlicht und zur drastischen Erfahrung gemacht, was längst vorher sich angebahnt, einem neuen Lebensgefühl sich zugrunde gelegt hat. Dies ist aber keine Sache des Lobes oder Tadels, sondern eine solche sachlicher Wahrnehmung und Feststellung. Wie sollte sich nicht eine vielseitige, ja umfassende Kritik an der bürgerlichen Tradition, womit ich meine an den Werten der Bildung, Aufklärung, Humanität, an solchen Träumen wie der Hebung der Völker durch wissenschaftliche Gesittung, mit solchen Betrachtungen verbinden? Dass es Männer der Bildung, des Unterrichts, der Wissenschaft waren, die diese Kritik übten, und zwar mit Heiterkeit, nicht selten unter selbstgefällig geistesfrohem Gelächter übten, verlieh der Sache noch einen besonderen, prickelnd beunruhigenden oder auch leicht perversen Reiz. Und wohl überflüssig ist es dabei zu sagen, dass die uns Deutschen durch die Niederlage zuteil gewordene Staatsform, die uns in den Schoß gefallene Freiheit, mit einem Wort die Demokratische Republik, auch nicht einen Augenblick als ernstzunehmender Rahmen für das visierte Neue anerkannt wurde. Ich möchte an dieser Stelle Alexis de Tocqueville zitieren, der gesagt hat, aus der Revolution seien wie aus einer gemeinsamen Quelle zwei Ströme entsprungen. Der eine für die Menschen zu freien Einrichtungen, der andere zur absoluten Macht. An freie Einrichtungen glaubt von uns doch eh niemand mehr. Auf Diktatur, auf Gewalt läuft ohnehin alles hinaus. Denn mit der Zertrümmerung der überlieferten staatlichen und gesellschaftlichen Formen durch die Französische Revolution ist ein Zeitalter angebrochen, das, bewusst oder nicht, eingestanden oder nicht, auf die despotische Zwangsherrschaft über nivellierte, atomisierte, kontaktlose und gleich dem Individuum hilflose Massen zusteuert. Recht wohl, Breisacher, recht wohl. Oh, freilich doch, man kann es sagen. Natürlich konnte man es sagen. Nur hätte man es, da es sich schließlich um die Beschreibung einer heraufziehenden Barbarei handelte, für mein Gefühl mit etwas mehr Bangen und Grauen sagen sollen und nicht mit jener heiteren Genugtuung, von der man allenfalls gerade noch hoffen konnte, dass sie der Erkenntnis der Dinge und nicht den Dingen selber galt. Es war eine alt-neue, eine revolutionär rückschlägige Welt, in welcher die an die Idee des Individuums gebundenen Werte, sagen wir also Wahrheit, Freiheit, Recht, Vernunft, völlig entkräftet und verworfen waren oder doch einen von dem der letzten Jahrhunderte ganz verschiedenen Sinn angenommen hatten, indem sie nämlich der bleichen Theorie entrissen und blutvoll relativiert auf die weit höhere Instanz der Gewalt, der Autorität, der Glaubensdiktatur bezogen waren. Nicht etwa auf eine reaktionäre, gestrige oder vorgestrige Weise, sondern so, dass es der neuigkeitsvollen Rückversetzung der Menschheit in theokratisch-mittelalterliche Zustände und Bedingungen gleichkam. Das ist so wenig reaktionär, wie man den Weg um eine Kugel, der natürlich herum, das heißt zurückführt, als rückschrittlich bezeichnen kann. Da hatte man es. Rückschritt und Fortschritt. Das Alte und Neue, Vergangenheit und Zukunft wurden eins und das politische Rechts fiel mehr und mehr mit dem Links zusammen. Wir müssen die sogenannten kulturellen Errungenschaften kurzerhand fallen lassen, um einer als notwendig und zeitgegeben empfundenen Vereinfachung willen, die man, wenn man will, als intentionelle Rebarbarisierung bezeichnen kann. Sollte ich meinen Ohren trauen? Ich musste lachen und schrak dabei buchstäblich zusammen, als plötzlich die Herren in diesem Zusammenhang auf die dentistische Medizin und ganz gegenständlich auf Adrians und mein musikkritisches Symbol vom toten Zahn zu sprechen kamen. Ich möchte die wachsende Neigung der Zahnärzte erörtern, Zähne mit abgestorbenem Nerv kurzerhand auszureißen, da man zu dem Entschluss gekommen ist, sie als infektiöse Fremdkörper zu betrachten. Nach einer langen, mühevollen und ins Raffinierte gehenden Entwicklung der Wurzelbehandlungstechnik im 19. Jahrhundert. Wohlgemerkt, der hygienische Gesichtspunkt hat dabei mehr oder weniger als eine Rationalisierung der primär vorhandenen Tendenz zum Fallenlassen, Aufgeben, Abkommen und Vereinfachen zu gelten. Bei hygienischen Begründungen war jeder Ideologieverdacht am Platze. Zweifellos wird man auch die Nichtbewahrung des Kranken im größeren Stil, die Tötung lebensunfähiger und schwachsinniger, wenn man eines Tages dazu übergeht, volks- und rassehygienisch begründen, während es sich in Wirklichkeit, ich will das gar nicht leugnen, sondern betone es im Gegenteil, um weit tiefere Entschlüsse, um die Absage an alle humane Verweichlichung handelt, die das Werk der bürgerlichen Epoche war, um ein instinktives sich in Form bringen der Menschheit für harte und finstere, der Humanität spottende Läufte, für ein Zeitalter umfassender Kriege und Revolutionen, das wohl hinter die christliche Zivilisation des Mittelalters weit zurückführen und eher die dunkle Epoche vor deren Entstehung nach dem Zusammenbruch der antiken Kultur zurückbringen wird. Das kommt. Das kommt. Und wenn es da ist, wird es uns auf der Höhe des Augenblicks finden. Es ist interessant. Es ist sogar gut. Einfach dadurch, dass es das Kommende ist. Und es zu erkennen, ist sowohl der Leistung wie des Vergnügens genug. Es ist nicht unser Sach, auch noch etwas dagegen zu tun. Wird man verstehen, dass ein Mann bei der Verarbeitung solcher Neuigkeiten 14 Pfund Gewicht verlieren mag? Aber durch meine pflichtschuldigen Besuche im Gritwisschen Kreise allein und die Zumutungen, denen ich mich willentlich dort aussetzte, hätte ich gar keine Abmagerung erfahren, weder um 14 Pfund noch auch nur um die Hälfte. Nie hätte ich mir jene Redereien am runden Tisch zu Herzen genommen, wie ich es tat, hätten sie nicht den kaltschnäuzig intellektuellen Kommentar gebildet zu einem heißen Erlebnis der Kunst und der Freundschaft, ich meine, zu dem Erlebnis der Entstehung eines befreundeten Kunstwerks, befreundet mir durch seinen Schöpfer, nicht durch sich selbst. Eines Werkes, das, einsam dort in dem allzu heimatlichen, ländlichen Winkel, fieberhaft schnell sich aufbauend, mit dem bei Kritwis Gehörten in eigentümlicher Korrespondenz. im Verhältnis geistiger Entsprechung stand. Wurde nicht dort am runden Tisch eine Kritik der Tradition auf die Tagesordnung gesetzt, die sich notwendig gegen herkömmliche Kunstformen und Gattungen wandte? Nun denn, vor meinen Augen vollzog sich die Ablösung der dramatischen Form durch eine epische, wandelte das Musikdrama sich zum Oratorium, das Operndrama zur Opernkantate, und zwar in einem Geist einer zum Grunde liegenden Gesinnung, die sehr genau mit den absprechenden Urteilen meiner Interlokutoren in der Martiusstraße über die Lage des Individuums und alles Individualismus in der Welt übereinstimmte. Einer Gesinnung, will ich sagen, die, am Psychologischen nicht länger interessiert, auf das Objektive, auf eine Sprache drang, welche das Absolute, Bindende und Verpflichtende ausdrückte und sich folglich mit Vorliebe die fromme Fessel präklassisch strenger Formen auferlegte. Im Jahre 1926 erlebte die Apokalypsis bei dem Fest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in Frankfurt am Main unter Klemperer ihre erste und vorläufig letzte Aufführung. Man hat den Vorwurf des Barbarismus erhoben gegen die Vereinigung des Ältesten mit dem Neuesten, die das Werk charakterisiert und die doch mitnichten eine Tat der Willkür ist, sondern in der Natur der Dinge liegt. Beeindruckend der technische Komfort im Entsetzen, die Lautsprecherwirkungen in einem Oratorium. Seelenlosigkeit. Ich weiß wohl, dies ist es im Grunde, was diejenigen meinen, die das Wort Barbarismus gegen Adrians Schöpfung im Munde führen. Haben Sie je, sei es auch nur mit dem lesenden Auge, gewissen lyrischen Partien oder, darf ich nur sagen, Momenten der Apokalypse gelauscht, die Tränen in die Augen treiben könnten, da sie wie eine inständige Bitte um Seele sind? Man verzeihe mir die gewissermaßen ins Blaue gerichtete Polemik, aber Barbarei, Unmenschlichkeit sehe ich darin, ein solches Verlangen nach Seele, das Verlangen der kleinen Seejungfrau, Seelenlosigkeit zu nennen. So hat eine schmerzhaft auszeichnende Freundschaft mich die Musik zu sehen gelehrt, obgleich ich der eigenen schlichten Natur nach vielleicht gern etwas anderes in ihr gesehen hätte. Das neue Kapitel soll den Bericht von einem Trauerfall in meines Freundes Lebensbereich, einer menschlichen Katastrophe, bergen. Es sind nun 22 Jahre, dass beinahe vor meinen Augen Clarissa Rodde, die Schauspielerin, Schwester der ebenfalls sichtlich gefährdeten Ines, zugrunde ging. Nach Ablauf der Wintersaison 1922 im Mai nahm sie sich zu Pfeifering im Hause ihrer Mutter und ohne viel Rücksicht auf diese, hastig und entschlossen mit dem Gifte das Leben. Clarissas künstlerische Laufbahn war erfolglos oder ohne rechten Erfolg. Es fehlte im Primitiven, das nun einmal in aller Kunst, bestimmt aber in der des Komödianten das Entscheidende ist. Möge das nun zu Ehren oder Unehren der Kunst und Insonderheit des Komödiantentums gesagt sein. Sie hielt, wie ich längst mit Bedauern bemerkt hatte, Bühne und Leben nicht wohl auseinander. Sie war Schauspielerin und betonte die Schauspielerin, vielleicht eben weil sie keine rechte war, auch außerhalb des Theaters. Der leiblich-persönliche Charakter dieser Kunst führte sie zu einer Aufmachung ihrer zivilen Person mit Gesichtskosmetik, gepolsterten Frisuren und überdekorativen Hüten, einer völlig unnötigen und missverständlichen Selbstinszenierung, die auf den freundschaftlich Empfindenden peinlich, auf den Bürger herausfordernd und auf die männliche Lüsternheit ermutigend wirkte. Mancher Pfand, der mich zu seiner Mätresse hatte machen wollen, ist ruhmlos bei mir abgefahren. Dann endlich ereilte das Schicksal mich doch. Der Bezwinger ihrer Marktschaft war ein pseudodämonischer Spitzbart, Schürzenjäger, Kulissenhabitué und Provinzviveur, der zu Pforzheim als Rechtsanwalt, Kriminalverteidiger wirkte. Für seine Eroberung ausgestattet mit nichts als einer billig menschenverächterischen Suada, feiner Wäsche und viel schwarzen Haaren auf den Händen. Seine Routine erlag eines Abends nach dem Spiel, wahrscheinlich im Weinrausch, die stachlichte, im Grunde aber unerfahrene und wehrlose Spröde. Durchaus und mit Hohn dazu verweigerte ich mich seitdem seiner Begierde. In Ängsten nur immer, er möchte unter die Leute bringen, dass ich seine Geliebte gewesen, womit als Druckmittel der Mensch mir damals schon drohte. Unterdessen hatten sich der gequälten, enttäuschten, gedemütigten, erlösende menschliche und bürgerliche Aussichten eröffnet. Dann versprach mir ein junger elsässischer Industrieller, der zuweilen in Geschäften von Straßburg nach Pforzheim herüberkam, mich aus meinem verfehlten Beruf zu lösen und mir dafür als seiner Gattin eine friedlich gesicherte, ja wohlbegüterte Existenz in zwar fremder, aber meinen Ursprüngen bürgerlich verwandter Sphäre zu bieten. Mit unverkennbarer Hoffnungsfreudigkeit, Dankbarkeit, ja Zärtlichkeit, die eine Frucht der Dankbarkeit war, berichtete sie brieflich an ihre Schwester und sogar an ihre Mutter über Henris Werbung und auch über die Widerstände, auf die seine Wünsche vorläufig daheim noch stießen. Sein Elternhaus war gegen mich. Die Schauspielerin, die Vagabundin, eine Bosch noch obendrein, hatte Furcht, er möchte sich verplempern. Meine gesellschaftliche Ebenbürtigkeit, nur verdunkelt durch den Beruf, den ich aufzugeben bereit war, sollte Henris ängstlicher Sippe bei persönlicher Begegnung schon einleuchten. In ihren Briefen und mündlich bei einem Besuch in München nahm sie ihre offizielle Verlobung und die Zukunft vorweg, der sie entgegensah. Ich malte mir schon das französische Geplauder meiner zukünftigen Kinder aus. Da erhob sich das Gespenst ihrer Vergangenheit. Jener rechtskundige Lump, dem ich in schwacher Stunde angehört, erpresste mich mit seinem einmaligen Siege. Henris Angehörige, Henri selbst, sollte von meinem Verhältnis zu ihm erfahren, wenn ich ihm nicht neuerdings zu Willen wäre. Nach allem, was wir später in Erfahrung gebracht, müssen verzweifelte Szenen sich zwischen dem Mörder und seinem Opfer abgespielt haben. Vergebens flehte ich ihn an, zuletzt auf den Knien, mich zu schonen, mich freizugeben, mich nicht zu nötigen, meinen Lebensfrieden mit dem Verrat an dem Manne zu bezahlen, der mich liebte und dessen Liebe ich erwiderte. Eben dies Bekenntnis reizte den Unhold zur Grausamkeit. Er machte gar kein Hehl daraus, dass ich, indem ich mich ihm jetzt überließ, nur für den Augenblick, nur fürs Nächste Ruhe gewann, die Reise nach Straßburg, die Verlobung erkaufte. Freigeben würde er mich nie, mich immer wieder nach seinem Belieben anhalten, mich ihm für sein Schweigen erkenntlich zu erweisen, dass er brechen würde, sobald ich mich der Erkenntlichkeit weigerte. Ich würde im Ehebruch zu leben haben. Das würde die gerechte Strafe für mein Philistertum, für das sein, was der Mensch mein feiges Unterkriechen im Bürgerlichen nannte. Nach meiner Meinung hatte der Wicht es, außer auf erzwungene Lust, geradezu auf ihren Tod abgesehen. Seine infame Eitelkeit verlangte nach einer Frauenleiche auf seinem Wege. Es gelüstete ihn, dass ein Menschenkind, wenn nicht gerade für ihn, so doch wegen seiner sterbe und verderbe. Ach, dass Clarissa ihm diesen Gefallen tun musste. Sie musste es wohl. Wie alles ging und stand, ich sehe es ein, wir alle mussten es einsehen. Noch einmal willfahrte ich ihm, um vorläufig Ruhe zu gewinnen. Damit war sie mehr als je in seiner Hand. Offenbar hatte ihr Quäler beschlossen, es zu der Heirat nicht erst kommen zu lassen. Ein anonymer Brief von Clarissas Liebhaber in der dritten Person handelnd tat sein Werk in der Straßburger Familie bei Henri selbst. Clarissa empfing die eingeschriebene Sendung in Pfeifferring, wo sie nach Schluss der Pforzheimer Theatersaison für ein paar Wochen im Häuschen ihrer Mutter hinter den Kastanien zu Gast war. Es war früher Nachmittag. Ich sah mein Kind im Geschwindschritt von einem Spaziergang zurückkehren, den sie nach Tische auf eigene Hand unternommen. Auf dem kleinen Vorplatz des Hauses eilte Clarissa mit einem flüchtig wirren und blinden Lächeln an mir vorüber in ihr Zimmer, dessen Schlüssel sich hinter ihr kurz und energisch im Schlosse drehte. In meinem eigenen Schlafzimmer nebenan hörte ich die Tochter nach einer Weile am Waschtisch mit Wasser gurgeln. Wir wissen heute, dass dies zur Kühlung der Verätzungen geschah, die die furchtbare Säure ihr im Schlunde verursacht. Dann trat Stille ein. Ich lief sofort hinüber zum Hauptgebäude und unterrichtete Frau Schweigestill. Sie folgte mir mit einem Knecht, der nach unserem wiederholten Rufen und Klopfen das Türschloss sprengte. Da wird wohl nichts mehr zu machen sein, liebe Frau Senator. Mir wurde dieser nur zu überzeugende Anblick noch spät abends zuteil, als ich mit der wimmernden Mutter und mit Else Schweigestill und Adrian, der mit herübergekommen war, an der Leiche stand. Die dunkelblauen Stockungsflecke an Clarissas schönen Händen und in ihrem Gesicht deuten auf einen rapiden Erstickungstod. Die jähe Lähmung des Atmungszentrums durch eine Dosis Cyansäure, mit der man wohl eine Kompanie Soldaten hätte töten können. In jener Nacht einigten wir uns, Adrian, Frau Schweigestill und ich, auf eine Formulierung der Todesanzeige, die besagte, dass die Verstorbene nach schwerem, unheilbarem Herzeleid das Zeitliche gesegnet habe. Gedeckt durch unsere Lüge fanden die Exequien auf dem Münchner Waldfriedhof unter vollzähliger Beteiligung des Roddischen Freundeskreises statt. Auch Rudi Schwertfeger, auch Zink und Spengler, sogar Schildknapp fehlten nicht. Die Trauer war aufrichtig, denn alle hatten die arme, schnippische, stolze Clarissa gern gehabt. Ines Institoris in dichtem Schwarz nahm anstelle ihrer Mutter, die sich nicht sehen ließ, das Hälschen schräg vorgestreckt, in zarter Würde die Beileidsbezeugungen entgegen. Die Verhältnisse ihres Gatten litten fortschreitend unter dem von gewissen Kreisen gewollten und herbeigeführten Verfall der Währung. Die Brustwehr des Luxus, dieser Schutz vor dem Leben, drohte der Ängstlichen zu schwinden. Was Rudi Schwertfeger betraf: Schau nur, Adri, mit welcher formellen Knappheit er kondoliert. Es ist wohl das erste Mal, dass Ines den Geliebten wiedersieht, seit er ihr Verhältnis gelöst hat. Ich fürchte, mit einiger Brutalität. Denn es in netter Weise zu tun, ist bei der verzweifelten Zähigkeit, mit der sie sich daran klammert, wohl nicht gut möglich. Wie sie da neben ihrem zierlichen Gemahl am Grabe der Schwester stand, war sie eine verlassene und aller Mutmaßung nach entsetzlich unglücklich. Es hatte sich aber gewissermaßen zu Trost und Ersatz ein kleiner Verband von Frauen um sie zusammengeschlossen. Der Kitt, der ihn zusammenhielt, war das Morphium, ein überaus starkes Bindemittel. Zudem noch durch eine bestimmte Philosophie oder Maxime zusammengehalten, die von Ines Institoris ausging. Es ist eine Schmach zu leiden. Nun ist aber das Leben selbst und an und für sich das bloße Dasein, die animalische Existenz, eine unwürdige Kettenlast und niedrige Beschwer. Und nichts weiter als Nobel und Stolz. Ein Akt des Menschenrechtes und geistiger Befugnis ist es, diese Bürde sozusagen abzustemmen, sich ihrer zu entlasten. Freiheit, Leichtigkeit, ein gleichsam körperloses Wohlsein zu gewinnen durch die Versorgung der Physis mit dem gesegneten Stoff, der uns solche Emanzipation vom Leiden gewährt. Ja, ich bekenne meine innere Unduldsamkeit gegen diese Selbstdispensierung. Es mag jene gewisse süßliche Verlogenheit sein, zu der das Laster führt oder die ihm von vornherein immanent ist, was mir die unüberwindliche Abneigung einflößt. Kurzum, die Frau war mir in der Seele verleidet. Ich will dazu eines gestehen. Ines beging ein paar Jahre später ein Kapitalverbrechen, das allgemeines Entsetzen erregte und ihrer bürgerlichen Existenz ein Ende machte. Aber so sehr auch mir vor der Untat schauderte, so war ich doch aus alter Freundschaft fast stolz, nein, entschieden stolz darauf, dass sie in ihrer Gesunkenheit die Kraft und wilde Energie zu der Handlung gefunden hatte. Deutschland, du gehst zugrunde, und ich gedenke deiner Hoffnungen. Ich spreche von den 20er Jahren des Jahrhunderts, besonders natürlich von ihrer zweiten Hälfte, die in allem Ernst eine Verschiebung des kulturellen Brennpunktes von Frankreich nach Deutschland brachte, und für die es denn doch in hohem Grade kennzeichnend war, dass in ihr, wie erwähnt, die Erstaufführung, genauer die erste vollständige Aufführung von Adrian Leverkühns apokalyptischem Oratorium sich ereignete. Selbstverständlich geschah das, obgleich der Schauplatz Frankfurt einer der gutwilligen, freimütigsten Stadtcharaktere des Reiches war, nicht ohne Vorwurf. Das ist Kunstverhöhnung. Nihilismus, musikalisches Verbrechertum. Oder, um es mit dem geläufigsten Schimpfruf von damals zu benennen, Kulturbolschewismus. Reiner Kulturbolschewismus. Aber das Werk und das Wagnis seiner Darbietung fanden intelligente, des Wortes mächtige Verteidiger. Und dieser gute Mut, der welt- und freiheitsfreundlich um das Jahr 1927 auf seine Höhe kam, dies Widerspiel zur nationalistisch-wagnerisch-romantischen Reaktion, wie sie namentlich in München zu Hause war, bildete durchaus auch schon ein Element unseres öffentlichen Lebens in der ersten Hälfte des Jahrzehnts, wobei ich an kulturelle Vorkommnisse denke wie das Tonkünstlerfest in Weimar vom Jahre 20 und das erste Musikfest zu Donaueschingen im folgenden Jahr. Bei beiden Gelegenheiten wurden, leider in des Komponisten Abwesenheit, vor einem keineswegs unempfänglichen, ich möchte sagen, künstlerisch-republikanisch gesinnten Publikum neben anderen Beispielen einer neuen geistig-musikalischen Haltung auch Werke Leverkühns geboten. In Weimar die kosmische Symphonie unter der rhythmisch besonders zuverlässigen Leitung Bruno Walters, an dem badischen Festort in Verbindung mit Hans Platners berühmtem Marionettentheater alle 5 Stücke der Gesta Romanorum. Gedenken aber auch will ich des kaum 30-jährigen Dr. Edelmann, der zuvor in Pfeifferingen die Apokalypsis vom Fleck weg für die Universaledition in Wien erworben hatte. Bevor er aber gegangen war, hatte er Adrian sich der wienerischen, aus dem Französischen übernommenen Anrede bedienend gefragt: Kennen Sie, Meister? Ich glaube sogar, er sagte: Kennen, Meister, die Frau von Tollner? Frau von Tollner aber ist eine unsichtbare Figur. Ich kann von ihrem Äußeren nicht das kleinste Zeugnis geben, denn ich habe sie nicht gesehen. Ich kenne die Dame nicht, antwortete Adrian, aber ohne seinerseits zu fragen, wer das denn sei. Weshalb denn auch Edelmann davon abstand, Aufklärungen zu geben, sondern nur erwiderte: Jedenfalls haben Meister keine wärmere Verehrerin. Offenbar nahm er das Nicht-Kennen als die bedingte und in Diskretion gehüllte Wahrheit, die es war. Dass er seit Jahr und Tag in brieflichem Austausch mit ihr stand, einer Korrespondenz, in welcher sie sich als die klügste und genaueste Kennerin und Bekennerin seines Werkes, dazu als sorgende Freundin und Ratgeberin, als unbedingte Dienerin seiner Existenz erwies. Und worin er für sein Teil an die Grenze der Mitteilsamkeit und des Vertrauens ging, deren die Einsamkeit fähig ist, das ist eine andere Sache. Ich sage von diesem seltenen Wesen, was ich weiß. Madame de Tollnas war eine reiche Witwe, die von einem ritterlichen, aber ausschweifenden, übrigens nicht an seinen Lastern zugrunde gegangenen, sondern beim Pferderennen verunglückten Gatten als Besitzerin eines Palais in Pescht, eines riesigen, einige Stunden südlich der Hauptstadt, nahe Stuhl-Weißenburg zwischen Plattensee und Donau gelegenen Rittergutes und dazu noch einer schlossartigen Villa an dem genannten See, dem Balaton, kinderlos zurückgelassen worden war. Sie lebte in Paris, Neapel, Ägypten, im Engadin, von Ort zu Ort begleitet von einer Jungfer, einem männlichen Angestellten, der etwas wie einen Quartiermacher und Reisemarschall abgab, und einem allein ihren Diensten gewidmeten Arzt, was auf delikate Gesundheit schließen ließ. Es stellte sich heraus, dass diese Frau überall zur Stelle gewesen war und sich unauffällig ins Publikum gemischt hatte, wo immer man gewagt hatte, von Adrians Musik etwas erklingen zu lassen. In Lübeck, bei der verhöhnten Premiere der Oper, in Zürich, in Weimar, in Prag. Aber welcher Name gebührte ihr im Verhältnis zu Adrian Leberkühn? Welchen wünschte sie sich? Nahm sie in Anspruch, den einer Schutzgöttin, einer Egeria, einer geisterhaften Geliebten? Der erste Brief, den sie aus Brüssel an ihn richtete, war von dem Huldigungsgeschenk eines Ringes begleitet, wie ich seinesgleichen nie gesehen habe, was allerdings nicht viel heißen will. Der ziselierte Reif selbst war alt, Renaissancearbeit, der Stein ein großflächig geschnittenes Prachtexemplar des hellgrünen Uralsmaragds, herrlich zu schauen. Man konnte sich denken, dass der Ring einst die Hand eines Kirchenfürsten geschmückt hatte. Zwei Verse einer heidnischen Inschrift waren in feinsten griechischen Lettern eingraviert. Welch ein Beben durchfuhr den Lorbeerbusch des Apollon. Beben das ganze Gebälk. Unheilige flieht, entweichet. Diese Verse sind die Anfangsworte eines Apollon-Hymnus des Kallimachos. Sie beschreiben mit heiligem Schrecken die Anzeichen einer Epiphanie des Gottes bei seinem Heiligtum. Ich kann bezeugen, dass Adrian sich über das bedeutende, aus fremder, teilnehmender Weite ihm zugekommene Geschenk kindlich freute, es ohne Bedenken annahm und sich zwar anderen nie damit zeigte, aber den Brauch oder, soll ich sagen, den Ritus übte, es für die Stunden der Arbeit anzulegen. Während der ganzen Ausführung der Apokalypse trug er, wie ich weiß, das Juwel an der Linken. Adrian durfte nicht zweifeln, dass ihm zur Verfügung stand, was die mondäne Verehrerin seiner Einsamkeit vermochte. Und wenn Adrian gewollt hätte, so hätte sein ganzer Lebensstil sich von heute auf morgen nach dem Muster des Kleinods ändern können, in dessen Schmuck nur die vier Wände der Abtsstube ihn sahen. Anders als ich hat er sich den Gedanken daran gewiss niemals nahe kommen lassen. Und doch hat er einmal, als er ausnahmsweise von seinem Pfeifferring ausgeflogen, ohne dies auf Reisen war, in flüchtigem Versuchen an der fast königlichen Lebensform genippt, die ihm für die Dauer zuzuwünschen ich heimlich nicht umhin konnte. Thank you. Das ist nun 20 Jahre her. Es war damals, Frühjahr 1924 in Wien, wo Rudi Schwertfeger das endlich für ihn geschriebene Violinkonzert mit starkem Erfolg, nicht zuletzt für ihn selbst, zum ersten Mal gespielt hatte. Adrian lehnte es ab, als das Stück geendigt, vor dem sehr beifallsfreudigen Publikum zu erscheinen und hatte das Haus schon verlassen, als man nach ihm suchte. Wir trafen ihn später in dem Restaurant des kleinen Hotels in der Herrengasse, wo er abgestiegen war, während Schwertfeger es sich schuldig zu sein geglaubt hatte, in einem Ringhotel Wohnung zu nehmen. Ich kann es aber aus der augenblicklichen Auflockerung seines Daseins verstehen, dass er sich am folgenden Tage entschloss, nicht sogleich nach Haus Schweigestill zurückzukehren, sondern seiner Weltfreundin die Freude seines Besuches auf ihrem ungarischen Gute zu machen. Seine kurzfristige Anmeldung richtete er telegrafisch direkt nach dem Gut, worauf, wie ich annehme, eilige Verständigungen zwischen diesem und einem Wiener Hotel hin und her flogen. Er reiste und sein Reisebegleiter war leider nicht ich, es war diesmal auch nicht Rüdiger Schildknapp, der Gleichäugige, der sich gar nicht nach Wien bemüht hatte, sondern es war sehr erklärlicherweise Rudi Schwertfeger, der frei für den Abstecher und zur Stelle war. Wir wurden empfangen, als sei Adrian der von Reisen heimkehrende Gebieter. 12 Tage in einer Häuslichkeit von vornehmer Pracht, den Disvidiem-Sälen und Gemächern von Schloss Tolno. Ich war betreut, Zeitblom, von einer demutsvollen, zum Teil türkischen Dienerschaft. Und als Nutznießer einer 5-sprachigen Bibliothek, 2 herrlicher Flügel auf dem Podium des Musiksaales, einer Hausorgel und jedweden Luxus. Das zu der Herrschaft gehörige Dorf haben wir im Zustande tiefster Armut auf ganz und gar archaischer, vorrevolutionärer Lebensstufe gefunden. An diesen beschämenden Umständen, gegen die Gewohnheit und Unwissenheit die Menschen unempfindlich macht, zum Beispiel an dem unbeschreiblichen Schmutz der Dorfstraße, dem völligen Mangel an Hygiene in den Wohnkarten etwas zu ändern, wäre wohl ein revolutionärer Akt, dessen kein Einzelner, am wenigsten eine Frau, sich unterwinden kann. Aber es lässt sich vermuten, dass der Anblick des Dorfes zu den Dingen gehörte, die Adrians verborgener Freundin den Aufenthalt auf ihrer Besitzung verleideten. Im Übrigen bin ich nicht der Mann, von dieser leicht exzentrischen Episode in meines Freundes strengem Leben ein mehr als skizzenhaftes Bild zu geben. Nicht ich war ihm dabei zur Seite und hätte es auch nicht sein können, selbst wenn er mich dazu aufgefordert hätte. Schwertfeger war es, er könnte genauer berichten, aber er ist tot. Es war das Jahr 1923. Ich war am früheren Nachmittag in Pfeifering eingetroffen und bei der Rückkehr von einem Spaziergang ins Feld, den wir, Adrian und ich, nach dem Tee, also kurz nach 4, unternommen, bot sich uns zu unserer Verwunderung der Anblick eines auf dem Hof bei der Ulme haltenden Automobils. Im Haustor trat Frau Schweigestill uns entgegen, eine Besuchskarte in der Hand und mit erschrocken gedämpfter Stimme redend. Ein Weltmann ist da. Das Wort hatte, besonders da es geflüstert wurde, als rasche Bestimmung eines Menschen, den man nur eben eingelassen, etwas wunderlich Geisterhaftes und Sibyllinisches für mich. Mit bedenklichen Mienen reichten wir einander die Karte, die über ihren Träger alle wünschenswerte Auskunft gab. Saul Fittelberg, Arrangements musicaux, Repräsentant de nombreux artistes prominents. Ein Spinner, der Uhu. Cher Madame, hat er mir gesagt, dann Petite Maman. Und die Clementine hat in die Wange gezwickt. Ich hab das Kind vorläufig, bis der Weltmann weg ist, in ihrem Zimmer eingeschlossen. Wegschicken hab ich ihn denn doch nicht können, da er im Auto von München gekommen ist. Er wartet im großen Wohnzimmer. Wir begaben uns also zum Nike-Saal. Cher Maître, comme je suis heureux. Quand je suis ému de vous trouver, cher Monsieur Leverkühn. Oh, ich spreche auch Deutsch. Nicht gut, nicht musterhaft, aber zur Verständigung ausreichend. Du reste, je suis convaincu, dass Sie das Französische vollkommen beherrschen. Ihre Kompositionen von Gedichten Verlaines sind der beste Beweis dafür. Après tout, wir sind auf deutschem Boden, auf einem wie deutschen, wie heimlichen, wie charaktervollen. Er war ein wohl 40-jähriger, fetter Mann. Nicht bauchig, aber fett und weich von Gliedern. Mit weißen, gepolsterten Händen, glatt rasiert, mit Doppelkinn, stark gezeichneten Brauen und lustigen Mandelaugen voll mittelmeerischen Schmelzes hinter der Hornbrille. Gekleidet war er sommerlich elegant in einen auf Taille gearbeiteten, bläulich gestreiften Flanellanzug, zu dem er Schuhe aus Leinen und gelbem Leder trug. Die Kennzeichnung, die Mutter Schweigestiel ihm verliehen, war heiter gerechtfertigt durch die bequeme Sorglosigkeit seiner Manieren, diese erquickliche Leichtigkeit. Ich nenne sie erquicklich, immer schien sie ausdrücken zu wollen, aber warum denn nicht, was denn weiter, hat nichts zu sagen, seien wir vergnügt. Und unwillkürlich gab man sich Mühe, ihm in dieser Gesinnung zu folgen. Dass er nichts weniger als ein Dummkopf war, darüber wird das, was ich aus noch heute frischer Erinnerung von seinen Reden mitteilen will, keinen Zweifel erlauben. Maître, ich verstehe vollkommen, wie Sie an der stilvollen Abgeschiedenheit hängen müssen, die Sie sich zum Aufenthalt erwählt haben. Und dennoch, figurez-vous, bin ich gekommen, Sie zu entführen, Sie zu vorübergehender Untreue zu verführen. Sie auf meinem Mantel durch die Lüfte zu führen und ihnen die Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit zu zeigen und mehr noch, sie ihnen zu Füßen zu legen. Verzeihen Sie meine pompöse Ausdrucksweise, sie ist wirklich ridiculement exagéré. Das sage ich, der ich doch kleiner Leutekind bin, aus sehr bescheidenen, um nicht zu sagen miesen Verhältnissen stamme, nämlich aus Lublin, mitten in Polen. Von wirklich ganz kleinen jüdischen Eltern. Ich bin Jude, müssen Sie wissen. Fittelberg, das ist ein ausgesprochen mieser polnisch-deutsch-jüdischer Name. Nur, dass ich ihn zu dem Namen eines angesehenen Vorkämpfers avantgardistischer Kultur gemacht habe. Der Grund ist, dass ich von jung auf nach dem Höheren, dem Geistigen und Amüsanten gestrebt habe. Nach dem Neuen vor allen Dingen. Das morgen das Höchstbezahlte, die große Mode, die Kunst sein wird. Gottlob, das miese Lublin liegt weit da hinten. Seit mehr als 20 Jahren schon lebe ich in Paris. Ich führe dort ein Büro zur Organisation von Aufführungen zeitgenössischer Musik, denn wie Sie mich da sehen, bin ich Impresario und bin es von Geblüt, bin es notwendigerweise. Es ist meine Lust und mein Stolz. Ah, je trouve ma satisfaction et mes délices, das Talent, das Genie, die interessante Persönlichkeit herauszustellen, die Gesellschaft dafür zu begeistern oder, wenn nicht zu begeistern, so doch zu erregen. Der Weg zum Ruhm führt in Paris über die Verrufenheit, über den Skandal. Das ist eben die gesunde Spekulation, auf die mein Vorschlag, meine Einladung sich gründet. Ein Deutscher, un Boche, qui par son génie appartient au monde et qui marche à la tête du progrès musical. Das ist heutzutage eine extrem pikante Herausforderung an die Neugier, die Vorurteilslosigkeit, den Snobismus. Desto pikanter, je weniger dieser Künstler sein nationales Gepräge, sein Deutschtum verleugnet. Je mehr er Gelegenheit gibt zu dem Ausruf, ah, ça c'est bien allemand, par exemple. Und Sie geben diese Gelegenheit auf Schritt und Tritt von Werk zu Werk immer mehr. Ich meine, wie mich ausdrücken, eine gewisse Viereckigkeit, rhythmische Schwerfälligkeit, Unbeweglichkeit, Grossierete, die altertümlich deutsch sind. En effet, entre nous, man findet sie auch bei Bach. Werden Sie mir meine Kritik übel nehmen? Non. J'en suis sûr. Sie sind zu groß dazu. Ihre Themen. Sie bestehen fast durchweg aus geraden Werten. Halben, Vierteln, Achteln. Sie sind zwar synkopiert und hinübergebunden, verharren aber gleichwohl in einer oft maschinell arbeitenden, stampfenden, hämmernden Unwendigkeit und Uneleganz. Glauben Sie ja nicht, dass ich es tadle. Sehen Sie, da breite ich meinen Zaubermantel aus. Ich werde Sie nach Paris führen, nach Brüssel, Antwerpen, Venedig, Kopenhagen. Man wird Sie mit dem intensivsten Interesse empfangen. Ich stelle die besten Orchester und Solisten zu Ihrer Verfügung. Sie begleiten am Flügel ihre Lieder nach französischen und englischen Dichtern und alle Welt wird entzückt sein, dass ein Deutscher, ein Feind von gestern, diese Weitherzigkeit in der Wahl seiner Texte an den Tag legt. Ce cosmopolitisme généreux et versatile. Sind Sie zufrieden? Wenn Sie, Maître, nur überhaupt mitkommen, nur überhaupt dabei sind und sich dem Publikum zeigen, dies allerdings ist Bedingung. Ihr persönliches Erscheinen ist unerlässlich. Es kostet Sie nichts und Sie werden eine Menge Vergnügen davon haben. Paris wird Ihnen Gelegenheit geben, die interessantesten, stimulierendsten Bekanntschaften zu machen. Die Spitzen europäischer Erfahrung und des artistischen Experiments, Sie alle sind meine Freunde und Sie sind bereit, die Ihren zu sein. Jean Cocteau, der Dichter, Massin, der Tanzmeister, Manuel de Falla, der Komponist. Ist es möglich, dass ich einen gewissen Widerstand auch dagegen in Ihrer Miene lese? Oh la la. Meine Herren, ich bin schrecklich abgekommen. Aber das will sagen, ich bin abgekommen von meinem Vorhaben. Nehmen Sie meine Plauderhaftigkeit als Ausdruck der Tatsache, dass ich auf den Plan verzichtet habe, der mich herführte. Ich habe mich davon überzeugt, dass er undurchführbar ist. Sie werden, Maître, meinen Zaubermantel nicht besteigen. Ich werde Sie nicht als Ihr Manager in die Welt führen. Sie lehnen es ab. Und das sollte mir eine größere Enttäuschung sein, als es tatsächlich ist. Sincèrement, ich frage mich, ob es überhaupt eine ist. Nach Pfeifferring kommt man vielleicht zu einem praktischen Zweck, aber dieses ist stets und notwendig von zweitrangiger Bedeutung. Man kommt, selbst wenn man ein Impresario ist, in erster Linie pour saluer un grand homme. So ist es, cher Maître. Unter anderem bereitet Ihre Unzugänglichkeit mir auch Genugtuung. Sie wissen gar nicht, Maître, wie deutsch Ihre Repugnance ist, die sich, wenn Sie mir erlauben, am Psycholog zu sprechen, aus Hochmut und Inferioritätsgefühlen charakteristisch zusammensetzt, aus Verachtung und Furcht. Sie ist, möchte ich sagen, das Ressentiment des Ernstes gegen den Salon der Welt. Nun, ich bin Jude, müssen Sie wissen. Ich habe das Alte Testament im Leibe. Und das ist eine nicht weniger ernsthafte Sache als das Deutschtum. Es schafft im Grunde geringe Disposition für die Sphäre de la Valse Brillante. Und doch, man ist als Jude im Grunde skeptisch gesinnt gegen die Welt, zugunsten des Deutschtums. Auf die Gefahr hin natürlich, Fußtritte einzuhandeln für seine Neigung. Deutsch, das heißt ja vor allem volkstümlich. Und wer glaubt einem Juden Volkstümlichkeit? Nicht nur, dass man sie ihm nicht glaubt. Man gibt ihm ein paar über den Schädel, wenn er die Zudringlichkeit hat, sich darin zu versuchen. Wir Juden haben alles zu fürchten vom deutschen Charakter, qui est essentiellement antisemitique. Grund genug für uns natürlich, uns zur Welt zu halten, der wir Unterhaltungen und Sensationen arrangieren, ohne dass das besagte, dass wir Windbeutel oder auf den Kopf gefallen sind. Wir wissen sehr wohl, zwischen Gounods Faust und dem von Goethe zu unterscheiden, auch wenn wir Französisch sprechen. Auch dann. Meine Herren, ich sage das alles nur aus Verzicht. Wir haben geschäftlicher ausgeredet. Ich plaudere nur noch pour prendre congé. Gounods Faust, meine Herren. Wer wollte die Nase darüber rümpfen? Ich nicht und Sie nicht, wie ich zu meinem Vergnügen sehe. Auch Massenet ist bezaubernd, Louis Arcy. Besonders reizend muss er als Pädagoge gewesen sein. Von Anfang an sollten seine Kompositionsschüler zu eigener Produktion angeregt werden, ganz gleich, ob ihr technisches Können ausreichte, einen fehlerlosen Satz zu schreiben. Human. Nicht wahr? Deutsch ist es nicht, aber human. Ein Junge kam zu ihm mit einem frisch komponierten Lied, frisch und von einiger Begabung zeugend. Tiens, sagte Massenet, das ist wirklich ganz nett. Höre, du hast doch gewiss eine liebe kleine Freundin. Spiel es dir vor, und ihr wird es gewiss gefallen, und das Weitere wird sich dann schon finden. Haben Sie Schüler, Maître? Die haben es gewiss nicht so gut. Aber Sie haben gleich gar keine. Man ist ein einfaches, kindliches Gemüt, aber die Musik ist einem die geheimnisvolle Offenbarung höchster Erkenntnisse, ein Gottesdienst, und der musikalische Lehrberuf ist ein priesterliches Amt. Sollen wir Juden, die wir ein priesterliches Volk sind, auch wenn wir in Pariser Salons melodieren, uns nicht zum Deutschtum hingezogen fühlen und uns nicht ironisch stimmen lassen von ihm gegen die Welt und die Kunst für die kleine Freundin? Volkstümlichkeit wäre für uns eine den Pogrom herausfordernde Frechheit. Wir sind international, aber wir sind pro-deutsch. Sind es wie niemand sonst in der Welt, schon weil wir gar nicht umhin können, die Verwandtschaft der Rolle von Deutschtum und Judentum auf Erden wahrzunehmen. In Analogie frappant. Gleicherweise sind sie verhasst, verachtet, gefürchtet, beneidet. Gleichermaßen befremden sie und sind befremdet. Man spricht vom Zeitalter des Nationalismus, aber in Wirklichkeit gibt es nur zwei Nationalismen, den deutschen und den jüdischen, und der aller anderen ist Kinderspiel dagegen. Wie das Stockfranzosentum eines Anatole France die reine Modernität ist im Vergleich mit der deutschen Einsamkeit und mit dem jüdischen Erwähltheitsdünkel. France, ein nationalistischer Nom de guerre. Ein deutscher Schriftsteller könnte sich nicht gut Deutschland nennen, so nennt man höchstens ein Kriegsschiff. Er müsste sich mit Deutsch begnügen und da gäbe er sich einen jüdischen Namen. Oh la la. Meine Herren, ich bin schon draußen. Ich sage nur eines noch. Die Deutschen sollten es den Juden überlassen, pro-deutsch zu sein. Sie werden sich mit ihrem Nationalismus, ihrem Hochmut, ihrer Unvergleichlichkeitspuschel, ihrem Hass auf Einreihung und Gleichstellung, ihrer Weigerung, sich bei der Welt einführen zu lassen und sich gesellschaftlich anzuschließen, sie werden sich damit ins Unglück bringen, in ein wahrhaft jüdisches Unglück. Je vous le jure. Die Deutschen sollten dem Juden erlauben, den Mediateur zu machen zwischen ihnen und der Gesellschaft, den Manager, den Impresario, den Unternehmer des Deutschtums. Er ist durchaus der rechte Mann dafür. Man sollte ihn nicht an die Luft setzen. Er ist international und er ist pro-deutsch. C'est en vain et c'est très dommage. Das rede ich noch. Ich bin längst tot, cher maître. J'étais enchanté. J'ai manqué ma mission, aber ich bin entzückt. Adieu. Adieu.